بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnädigen, des Gnadenvollen über Allah subhanahu wa ta'ala, unser Ikhlas geben, unser Wissen durch nützliches Wissen vermehren, unsere Sünden vergeben, mit Allah azza wa jalla uns den Erfolg verleihen, das umzusetzen, was wir heute hören werden, bi idhnillahi ta'ala. Wir machen heute mit dem zweiten Unterricht über Fiqh al-Hajj weiter. Und beim letzten Mal haben wir ausführlich darüber gesprochen, wer überhaupt zu Hajj verpflichtet ist. Und nun möchten wir uns dem Thema des Miqat widmen. Miqat kommt vom arabischen Wort Waqqata. Und Waqqata heißt unter anderem zeitlich festlegen. Und unter Miqat verstehen wir zwei Arten von Festlegungen. Einmal die Zeit, ab der man in den Ihram, das heißt in den Weihzustand einer Hajj oder Umrah eintreten darf. Und auf der anderen Seite versteht man auch die Festlegung hinsichtlich des Ortes, das heißt, ab welcher Stelle man in den Ihram eintreten muss, wenn man vorhat, eine Hajj oder Umrah zu vollziehen. Das ist es, was wir inshallah ta'ala in den nächsten Minuten erläutern möchten. Zunächst einmal reden wir über den örtlichen Miqat. Das heißt, jemand möchte zu einer Hajj oder Umrah reisen und ab einem bestimmten Ort muss er den Ihram spätestens anlegen. So hat es uns der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam festgelegt. Und diese örtlichen Miqat hängen davon ab, aus welcher Richtung man anreist. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam um Mekka herum verschiedene Ortschaften festgelegt, als diejenigen Punkte, ab denen man in den Ihram eintreten muss, spätestens. So ist es aus der Richtung der Stadt des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina, ist die Ortschaft Dhul Hulayfa. Und auch wenn man aus der Richtung von Damaskus kommt, und Marokko und Ägypten und Umgebung, dann ist es die Ortschaft Al-Juhfa. Auch wenn es nicht Al-Juhfa selbst ist, von wo aus die Menschen in den Ihram eintreten, denn manchmal tritt man nicht an der Stelle selbst ein, sondern auf gleicher Linie an einem anderen Ort. Dazu kommen wir noch, inshallah. Drittens, aus der Gegend von Najd, nordöstlich Arabiens, ist es eine Ortschaft, heißt Qarn al-Manazil. Und für die Leute aus dem Jemen, aus dem Süden, ist eine Ortschaft, die heißt Yalamlam. Und für die Leute östlich von Mekka ist es Dhat Irq. So heißt die Ortschaft, die der Prophet dort festgelegt hat, alayhi salatu wassalam. Und diese Ortschaften befinden sich alle außerhalb der Haram-Zone. Also wir haben Mekka als eine heilige Stadt, die sich befindet in einem heiligen Gebiet, auf Arabisch Haram. Das gleiche gibt es auch in Medina. Und um den Haram in Mekka herum sind diese Ortschaften, je nachdem aus welcher Gegend man kommt. Und wenn man nicht einen dieser Ortschaften, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam festgelegt hat, überquert, dann ist die parallele Stelle zu der Ortschaft, die der Prophet festgelegt hat, alaihi salatu wassalam, die Ortschaft, in der man in den Ihram eintritt. Für uns in der Praxis, die Menschen, also jetzt um ein realistisches Beispiel zu bringen, wenn wir heutzutage aus Deutschland anreisen, können wir den Miqat selbst nicht sehen vom Flugzeug aus. Und wir erwarten, dass der Pilot entweder in Jeddah oder in Medina landet, richtig? Wenn er in Medina landet, haben wir kein Problem. Weil Medina befindet sich außerhalb dieser Zone, außerhalb des Miqat-Bereiches. Und wenn man in Medina ist, haben wir schon erfahren, dass dann der entsprechende Miqat für allen die Ortschaft Dhul-Huleifa ist. Auch wenn das heute nicht mehr Dhul-Huleifa genannt wird, sondern Abyar Ali. Wie dem auch sei, das heißt, in der Praxis gesehen brauchen wir uns darüber im Flugzeug keine Sorgen machen, weil wir sowieso erst in den Ihram eintreten, wenn wir die Ortschaft Dhul-Huleifa erreichen. Und die erreichen wir erst, nachdem wir in Medina gelandet sind und vorhaben, nach Mekka zu reisen, um eine Umrah oder Hajj zu vollziehen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir in Jidda landen. Wenn wir in Jidda landen, dann überqueren wir die Miqat-Linie. Und wenn wir die Miqat-Linie überqueren, bedeutet das für uns, dass wir in den Ihram eintreten müssen, bevor wir in Jidda, manche sagen Jadda, manche sagen Jidda, landen werden. Wie wissen wir, wann wir dort landen? Haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder der Pilot teilt uns das rechtzeitig mit, und das ist teilweise in manchen Fluglinien der Fall. Er sagt, in so und so vielen Minuten werden wir den Miqat-Bereich betreten oder überqueren. Und dann bereitet man sich dementsprechend darauf vor, wie wir sehen werden, inshallah ta'ala, im Kapitel über den Ihram. Und sobald man eben diese Ortschaft erreicht hat, tritt man in den Ihram spätestens ein. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir das nicht gesagt bekommen und wir das nicht abschätzen können. Weil die Realität ist, dass die meisten Leute können nicht abschätzen, wann sie in den Miqat-Bereich fliegen werden. Und selbst wenn man das in Minuten ungefähr angeben würde, ist das schon sehr, sehr relativ. Weil wenn ein Flugzeug, sagen wir mal, sehr schnell fliegt, dann würden wir vielleicht diese Miqat-Zone innerhalb von Sekunden oder vielleicht 1-2 Minuten verpassen, in der Geschwindigkeit, wie das Flugzeug fliegt. Insofern ist es praktisch, die Lösung dafür ist, dass man vorher in den Ihram eintritt. Denn die allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, manche reden sogar von einem Ijma', haben es erlaubt, dass man auch vor dem Miqat in den Ihram eintritt, und das lastet darauf auf einem keine Sünde, sondern es ist lediglich besser und vollkommener, wenn man erst beim Miqat in den Ihram eintritt. Das heißt, das ist die Lösung. Wenn man also sich nicht sicher ist, dann tritt man einfach vorher ein. Denn wenn man zu spät eintritt, hat man ein Problem, wie wir inshallah ta'ala noch sehen werden. Das gilt, wie gesagt, wenn man mit dem Flugzeug anreist. Ansonsten, wenn man auf dem Land reist, ist es einfacher. Entweder man überquert einen Miqat-Bereich, also eine festgelegte Ortschaft, die der Prophet als Miqat bezeichnet hat, dann ist es eindeutig, dass man von dort aus einfach in den Ihram eintritt. Oder man kommt nicht an solch eine Stelle vorbei, dann guckt mal in der parallelen Linie zu diesem Miqat, wann man ihn überqueren würde, wenn man parallel laufen würde über die Miqat-Zone. Das ist die. Das gilt zum Beispiel auch für die Leute, die vom Meer aus reisen, also Leute, die von Afrika kommen, wie zum Beispiel aus Ägypten anreisen mit dem Schiff zu Hajj und nach Jidda verreisen, so werden sie, bevor der Hafen erreicht worden ist, schon in den Ihram-Zustand eintreten müssen, weil eben die Miqat-Linie vorher verläuft. Wenn wir nun in den Ihram eintreten möchten, stellt sich bei manchen Leuten die Frage, ja, wie soll ich das im Flugzeug machen? Nachdem wir im Flugzeug können wir, das ist nur ein Denkfehler, den manche Leute machen, weil wir gesagt haben, vom Flugzeug aus schon in den Ihram eintreten. Diesen Denkfehler machen manche, weil sie denken, dass der Ghusl Pflicht ist für den Ihram. Aber der Ghusl ist keine Pflicht für den Ihram. Der Ghusl ist lediglich eine freiwillige, gute Tat, die aber keine Bedingung ist für die Richtigkeit des Ihram. Genauso wenig ist auch ein Gebet Bedingung für den Ihram. Der Ihram besteht im Wesentlichen aus der Absicht und aus dem Aussprechen der Talbiya, dass man eben sagt, was man vorhat, eben wie zum Beispiel ein Hajj oder eine Umrah oder beides zusammen, wie wir noch sehen werden, inshallah. Das ist der Ihram. Der Ihram besteht also nicht aus dem Ghusl oder aus irgendeinem Gebet oder ähnlichem. Nicht einmal das Anlegen der Kleidung ist Teil des Ihram, sondern das Anlegen der Ihram-Kleidung ist eine Folge dessen, dass man den Ihram angenommen hat. Also wenn man in den Ihram eintritt, dann muss man sich bestimmter Kleider entledigen und dann darf man nur noch bestimmte Kleidung tragen. Das heißt also, das ist eher eine Folge, als dass es eben der Ihram selbst wäre. Sollte man den Miqat überschreiten, zum Beispiel mit dem Flugzeug, im Flugzeug hat man geschlafen und wollte in den Ihram eintreten, bevor man ankommt, und man wacht auf, während das Flugzeug gerade aufsetzt, zum Beispiel, ja, oder wie auch immer, man hat auf jeden Fall die Miqat-Zone betreten, ohne den Ihram, in den Ihram eingetreten zu sein. Da hat man zwei Möglichkeiten. Erstens ist die Pflicht, das ist die erste Möglichkeit, besser gesagt, was man zu machen hat, man muss zum Miqat zurückkehren. Man muss zum Miqat zurückkehren und von dort aus den Ihram anlegen und den Ihram eintreten. Sollte man das nicht machen, dann hat man eine Pflicht verletzt und muss eine Fidya, eine Sühneleistung tätigen. Was wir gesagt haben, gilt für den Fall, dass man von außerhalb der Miqat-Zone anreist. Und das ist ja auch für uns meistens der Fall. Wir möchten aber den anderen Fall, das heißt, dass man innerhalb der Miqat-Zone wohnt, auch betrachten, da er für uns relevant sein kann, wie im Falle einer Person, die sich innerhalb der Zone befindet, die hat Hajj gemacht zum Beispiel, und möchte jetzt eine Umrah machen. Und sie befindet sich innerhalb der Zone. Wie soll sie damit umgehen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die Leute von Makkah aus beginnen. Das heißt, ihre Hajj von Makkah aus beginnen. Und daraus haben die Ulama, rahimahumullah ta'ala, entnommen, dass derjenige, der innerhalb der Miqat-Zone ist, die Hajj dort beginnt, wo er sich befindet. Von dort aus beginnt, wo er sich gerade befindet. Weil die Mekkaner, wenn die Mekkaner von Mekka aus die Hajj machen, dann wohin bewegen sie sich als erstes bei der Hajj, wenn man die Hajj vollkommen durchführen möchte, beginnt man sich als erstes nach Mina. Das heißt also, die Mekkaner, sie würden sich erstmal nach Mina beginnen. Sie müssten nicht erst zu einem Miqat hinausgehen oder ähnliches. Und das gilt also parallel für alle Menschen, die sich innerhalb der Haram-Zone oder innerhalb der Miqat-Zone, besser gesagt, befinden und eine Hajj machen wollen. Das ist, wie gesagt, wenn man eine Hajj machen möchte. Bei einer Umrah ist es ein bisschen anders. Bei einer Umrah ist es so, dass nicht die Miqat, also bei der Umrah, damit wir das jetzt nicht verwechseln, wenn wir eine Umrah vollziehen wollen, wir sind jetzt nicht im Fall, dass wir von außerhalb der Miqat-Zone kommen, sondern wir sind jetzt in dem Fall, dass wir uns innerhalb der Miqat-Zone befinden. Und jetzt möchte jemand eine Umrah machen. Hier müssen wir zwei Fälle voneinander unterscheiden. Fall Nummer 1, jemand befindet sich innerhalb der Miqat-Zone und innerhalb des Haram-Bereiches. Beispiel dafür jemand, der in Mekka ist. Du hast deine Hajj vollzogen und jetzt möchtest du eine Umrah vollziehen. Oder du hast eine Umrah vollzogen und möchtest noch eine zweite Umrah vollziehen. Dieser Fall ist Fall Nummer 1. Man befindet sich innerhalb der Miqat-Zone und innerhalb der Ihram-Zone. Oder der Haram-Zone, meine ich. Das eine ist, steckt ja im anderen drin. Also Miqat-Zone ist größer als die Haram-Zone. Und du befindest dich jetzt in beiden drin. Wie jemand, der in Mekka ist. In diesem Fall musst du das machen, was auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam Aisha radiallahu ta'ala anha angeordnet hat. Und zwar hat er ihr angeordnet, dass sie zu einer Ortschaft gehen soll, die heißt Tan'im. Sie heißt Tan'im. Und was ist der Sinn? Der Sinn ist, dass diese Tan'im-Ortschaft sich außerhalb des Haram-Bereiches befindet. Sie sagte, als es der dritte Tashriq-Tag war von der Hajj, das heißt, die Hajj ist jetzt vorbei, 13. Dhul-Hijjah, als der, das nennt man auf Arabisch Sadr-Tag, als es der 13. Dhul-Hijjah war, ordnete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman an, Abdurrahman ist ihr Bruder, mit mir nach Tan'im zu gehen, weil sie wollte eine Umrah machen. Denn es war so, dass die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Hajj-Form gemacht, bei der man eine Umrah macht und eine Hajj. Eine Umrah macht und eine Hajj. Die Frauen haben, er alaihi salatu wasalam, hat ja die Quran-Form gemacht, wie wir später sehen werden. Aber die Leute haben eine Umrah gemacht, die Frauen des Propheten und eine Hajj. Erst Umrah, dann Hajj. Und Aisha radiallahu anha konnte das nicht machen, weil sie ihre Menstruation bekommen hat, kurz bevor sie angekommen sind. Und deswegen musste sie warten, bis sie wieder Tahir ist. Und dann hat sie die Zeit, nicht mehr gereicht, damit sie eine Umrah macht. Deswegen hat sie direkt eine Hajj gemacht. Aber eine Hajj mit der Absicht einer Umrah gleichzeitig. Beides zusammen. Und diese, das nennt man Quran-Form. Und nachher hat sie den Propheten um Erlaubnis gebeten, dass er ihr erlauben solle, dass sie eine Umrah vollzieht. Dann sagte er zu ihr, aber du hast doch Hajj gemacht und Umrah gleichzeitig. Weil sie hat gesagt, die Frauen des Propheten, meine Nebenfrauen, die haben alle Umrah gemacht und Hajj. Und ich bin die Einzige, die nur mit Hajj nach Hause kehrt. Weil das ist eine Reise von Medina aus nach Mekka. Da kommt man nicht unbedingt jedes Jahr hin. Und dann sagte der Prophet, aber dein Tawaf um das Haus und dein Sa'i zwischen Safa und Marwa, ist so, das reicht aus für Hajj und für Umrah. Dann sagte sie, nein, aber ich will trotzdem. Und dann hat er gesagt, kein Problem, dann hat er nachgegeben, hat Abdurrahman, ihren Bruder, mit ihr geschickt, dass sie dort nach zum Tan'im, zur Tan'im-Ortschaft geht. Woraus man ableiten kann, dass sie einen Mahram hatte, weil wenn man die Ortschaft Mekka verlässt, ist man dann in diesem Fall gemäß der Mehrheit der Ulama Reisender. Und deswegen hat sie dann die Umrah vollzogen und wo ist sie hingegangen? Zum Tan'im. Und Tan'im ist was? Außerhalb der Haram-Zone. Also entnehmen wir daraus, dass jemand, der sich im Haram-Bereich befindet und eine Umrah machen möchte, sich nach draußen begeben muss und dann zurückkehrt. Das ist wie gesagt, wenn man sich im Haram-Bereich befindet. Übrigens kennen wir keinen der früheren Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, der gesagt hätte, dass diese Sache speziell nur für Aisha gilt. Ja? Sondern diese Sache, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das Aisha erlaubt und es gilt für jeden Menschen, also nicht nur für Aisha, aber grundsätzlich gilt die Religion für alle. Und nicht nur für bestimmte Personen. Denn wenn man sagen würde, jemand fragt den Propheten und bekommt eine Antwort, dann gilt diese Sache nur für diesen Menschen, dann hätten wir ein Problem mit vielen Überlieferungen. Und mit vielen Ayat im Koran, Karim sogar. Deswegen die Gelehrten des Usul sagen das nicht. Ich sage nicht, wenn ein Mensch den Propheten gefragt hat und eine Antwort bekommen hat, dann gilt diese Antwort nur für ihn. Nee, da muss schon was Deutliches drauf hinweisen. Wie in manchen Überlieferungen über den Propheten, als ein Mann ihn fragte nach einem Opfertier, das er schlachten wollte, und es hat aber nicht die Bedingungen erfüllt, die man für ein Opfertier braucht, als Udhiyah. Dann hat der Prophet zu ihm gesagt: Es reicht für dich, aber es wird für niemanden nach dir reichen. Aber es wird, وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. Also eindeutig, das gilt jetzt nur für ihn ganz speziell. Wie dem auch sei. Der zweite Fall ist, haben wir gesagt, dass man sich außerhalb des Haram-Bereiches befindet, aber innerhalb der Miqat-Zone. Paradebeispiel dafür sind die Leute aus Jeddah. Die Leute aus Jeddah wenn sie vorhaben, eine Umrah zu vollziehen, müssen sie in den Ahram treten, ab der Stelle, wo sie vorhaben, die Umrah zu machen. Das heißt, einfach von zu Hause aus, praktisch gesehen. Erst jemand ist zu Hause, möchte Umrah vollziehen, dann macht er den Ahram von zu Hause aus. Er muss also nicht extra rausfahren zum nächsten Miqat und dann reinfahren, das braucht er nicht, sondern von der Stelle aus, wo er sich befindet, vollzieht er die Umrah. Und die Hajj genauso. Die Hajj genauso. Das gleiche, diesen Fall, warum haben wir den erwähnt? Auch wenn wir, die meisten von uns wohl keine Mekkaner sind und keine Jidda-Indianer sind. Aber der Fall ist, dass wenn wir aus Deutschland einreisen, dann bleiben die Leute meistens einige Tage in Mekka. Und die Mehrheit der Ulama, rahimahullah ta'ala, zählen einen nach, wenn man 4 Tage bleiben möchte in einer Ortschaft, als sesshaft und nicht mehr als Reisenden. Und dann gilt für einen genau die gleiche Regelung wie für jemanden, der Mekkaner ist. Das ist der erste Fall. Jetzt könnte jemand sagen, ja, und was, wenn man nur 2 Tage bleibt, 3 Tage bleibt? Dann sagen, gilt für dich das gleiche wie für Aisha. Radiallahu anha, weil Aisha war keine Mekkanerin und war nicht sesshaft, sie war Reisende. Denn der Prophet a.s. blieb mit ihnen nicht 4 Tage in Mekka. Und dann hat nur die Rituale vollzogen a.s. Und das letzte Ritual. Und wenn man sich überlegt bei der Hajj, wie viel Zeit verbringt man überhaupt in Mekka? Man macht den, wenn man nur die Hajj vollzieht, ganz normal, dann vollzieht man den Tawaf al-Qudum, den Ankunftstawaf. Und dann begibt man sich schon nach Mina. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel am 7. oder 8. Dhul-Hijjah anreist, macht man Ankunftstawaf und dann am 8. geht man schon nach Mina. Und am 8. ist man in Mina, am 9. geht man nach Arafat, vom 9. auf den 10. übernachtet man in Muzdalifa, am 10. ist man in Mina. Am 10. geht man auch nach Makkah, macht den Tawaf und den Sa'i und dann geht man wieder nach Mina zurück, ist dort am 11., 12., und dann am 13. macht man den Abschiedstawaf und das war's. Und verreist man. Das heißt also, Mekka an sich ist für die Hajj natürlich bedeutsam, aber ist nicht die Ortschaft, in der man sich am meisten aufhält, zeitlich. Am meisten aufhält, zeitlich gesehen, ist wohl deutlich in Mina. Tayyib. So viel zu der Geschichte mit den örtlichen Miqat. Was die zeitlichen Miqat angeht, das heißt also, ab wann darf ich überhaupt eine Hajj oder Umrah machen? Zu welchem Zeit des Jahres? Was die Umrah angeht, so darf man die Umrah im gesamten Jahr vollziehen. Es gibt keine Zeit, in der man keine Umrah vollziehen darf. Weder bei Nacht noch bei Tag, noch innerhalb der Hajj-Mohr, noch außerhalb der Hajj-Mohr. Die Umrah kann man immer vollziehen. Es gibt keine Zeit, zu der man keine Umrah vollziehen darf. Aber die Hajj, darüber sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Die Zeit der Pilgerfahrt, die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate. Und diese bekannten Monate wurden natürlich in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam deutlich erklärt. Und darüber gibt es auch keine Meinungsverschiedenheit. Und zwar sind das die Monate nach Ramadan. So kann man sich das einfach merken. Ramadan ist der 9. Monat. Und dann haben wir den 10., 11. und 12. 10., 11. und 12. 10. Monat ist Shawwal, dann Dhul-Qi'dah und Dhul-Hijjah. In diesen 3 Monaten hat man das Recht, einen Ihram anzulegen für eine Hajj. Es ist vergleichbar mit den Gebetszeiten. Wenn man also vorher sein Gebet verrichtet, gilt das Gebet nicht. Das heißt also, wenn ich vor den Hajj-Monaten meinen Ihram anlege für eine Hajj, dann gilt dieser Ihram nicht für eine Hajj. Richtigerweise gilt er aber trotzdem für eine Umrah. Und sollte man den Ihram anlegen, nachdem es schon zu spät ist, das heißt, nachdem man keine Hajj mehr vollziehen kann, wann ist der späteste Zeitpunkt, zu dem man noch eine Hajj vollziehen kann, theoretisch? Wenn man in der Nacht auf den 10. Dhul-Hijjah in Arafat sein kann. in der Nacht, das heißt vor der Morgendämmerung des 10. Dhul-Hijjah, des Eid-Tages. Ja. Wenn man da es schafft, noch vorher nach Arafat zu gehen, kann man eine gültige Hajj vollziehen. Wenn nicht, dann ist man im Ihram und muss stattdessen eine Umrah vollziehen, die Hajj im kommenden Jahr nachholen und ein Opfer leisten, gemäß dem Urteil von Umar radiallahu ta'ala. Tayyib, jetzt wollen wir in den Ihram eintreten, und das ist das erste Ritual der Hajj, das nennen wir Ihram an sich. Kommt natürlich von der Wurzel Haruma. Haruma heißt verboten werden oder haram werden. Und gemeint ist eben, dass ab diesem Zeitpunkt einem neun Dinge verboten sind, die einem normalerweise erlaubt sind. Das ist der Zustand, den man Ihram nennt. Und bevor man in diesen Zustand eintritt, ist es Sunnah, dass man Rusul vollzieht. Achtet darauf, ich sage, es ist Sunnah, dass man Rusul vollzieht. Wenn man also keinen Rusul vollzieht, hat das keinen Einfluss auf die Gültigkeit des Ihram. Denkt an das Beispiel mit dem Flugzeug. Oder man hat es eilig oder ähnliches. Und Grund dafür ist natürlich, dass man in den nächsten Tagen, gerade früher, aber auch heute noch, es nicht so einfach einem fallen wird, sich danach noch einmal ordentlich zu duschen, um sauber zu machen. Gerade heutzutage bei der großen Menge von Menschen und die Situation, Alhamdulillah, bessert sich von Zeit zu Zeit, dass man auch sich ordentlich waschen kann und duschen kann und dass es auch Toiletten gibt. Aber trotzdem fühlt man bei so einer anstrengenden Reise nicht immer die Bereitschaft, den nächsten Abort zu suchen oder besser gesagt Duschen zu suchen und so weiter und so fort. Und deswegen, gerade die Leute aus Europa sind da andere Standards gewöhnt, deswegen ist es empfehlenswert, dass man sich vorher ordentlich reinigt und sauber macht. Sogar hat der Prophet ﷺ der menstruierenden Frau empfohlen, das zu machen. Und das weist darauf hin, dass es hier beim Rusul eine Ibadah ist, aber dass es auch eigentlich um die Entfernung der Unreinheiten geht. Weil die Frage ist, ist es eine reine Ibadah, deren Logik wir nicht nachvollziehen können? Dann würde man sagen, wer keinen Rusul vollziehen kann, vollzieht stattdessen den Tayammum. Wenn wir aber sagen, es ist eine logisch nachvollziehbare Ibadah, was die Ansicht der Mehrheit der Ulama ist, dann wird der Rusul eben nicht durch den Tayammum ersetzt, weil man dadurch sich nicht wirklich reinigt. طيب. Ebenso hat man in den nächsten Tagen, wenn man die Hajj vollziehen möchte, nicht die Möglichkeit mehr, seine Körperhaare zu pflegen oder zu kürzen und ähnliches, wie die Schnurrbarthaare zum Beispiel oder Achselhaare. Deswegen ist auch empfehlenswert, dass man das macht, bevor man den Ihram eintritt. Und besonders natürlich mehr bei der Hajj als bei der Umrah. Also bei der Umrah, die Umrah dauert in der Regel ein paar Stunden. Und deswegen ist es nicht so weltbewegend, wenn man auf die Sachen nicht so geachtet. Aber gerade bei der Hajj kann es sein, dass man einige Tage im Ihram-Zustand bleiben wird. In der Regel aber auch nicht so viel. Also wenn man am 8. Dhul-Hijjah in den Ihram eintritt, weil das ein realistisches Beispiel, weil die meisten Leute kommen ja von außerhalb. Und wenn du von außerhalb kommst und eine Umrah zum Beispiel vollziehst, dann bist du ja nach der Umrah wieder halal, das heißt aus dem Ihram draußen. Dann bleibst du in diesem Zustand, bis die Hajj-Zeit eintrifft, das heißt bis zum 8. Dhul-Hijjah. Und bis dahin darfst du ja auch deine Körperhaare kürzen und so weiter und so fort. Und deswegen, in diesem Fall, trittst du in den Ihram 8. Dhul-Hijjah ein. Also aus dem 8. Dhul-Hijjah bist du maximal einen Tag. Dann der 9. Dhul-Hijjah ist der Arafat-Tag, Nummer 2. Und 10. Dhul-Hijjah, das ist der Eid-Tag. An diesem Tag normalerweise, wenn du alles ordentlich machst, bist du am 10. Dhul-Hijjah schon wieder frei. Das heißt, das sind in der Praxis vielleicht 48 Stunden, also zwei volle Tage, einen halben Tag plus einen Tag und nochmal einen halben Tag dazu. Das ist in der Regel der Fall, wenn man sich im Ihram für die Hajj aufhält. Ebenso ist es Sunna, dass man sich vorher parfümiert, bevor man den Ihram-Zustand eintritt, entweder durch Misk oder durch Weihrauch oder durch irgendetwas anderes, was gut riecht. Denn Aisha radiallahu anha sagte, ich parfümierte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, bevor er in den Ihram-Zustand eintrat und nachdem er den Ihram-Zustand verlassen hat und bevor er den Tawaf um das Haus machte. Bevor er in den Ihram eintrat, dann nachdem er den Ihram-Zustand verlassen hatte, aber bevor er den Tawaf um das Haus gemacht hat. Denn in diesem Fall hat der Prophet alaihi salatu wasalam alle Bedingungen erfüllt, um aus dem kleinen, um den ersten Schritt aus dem Ihram rauszumachen. Wir werden nachher sehen, dass es zwei Schritte gibt, wie man aus dem Ihram austritt. Den ersten Schritt und einen zweiten Schritt. Aber nach dem ersten Schritt darf man sich schon wieder parfümieren, wie wir aus diesem Hadith erfahren. طيب. Dann ebenfalls sollte man darauf achten, dass man, bevor man den Ihram eintritt, sich schon die entsprechende Kleidung besorgt hat. Denn nachdem man den Ihram-Zustand angenommen hat, ist für den Mann bestimmte und auch für die Frau bestimmte Kleidung nicht mehr erlaubt. Und das lesen wir in dem folgenden Hadith, der sich jetzt hier speziell auf den Mann bezieht. Abdullah ibn Umar sagte, ein Mann fragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, was man im Ihram an Kleidern nicht anziehen darf. Da sagte er sallallahu alaihi wasallam, er darf kein Hemd, und jetzt achten wir auf die Beispiele, die er genannt hat, alaihi sallam. Er darf kein Hemd, keinen Kapuzenmantel, keine Hosen, keinen Turban, kein Kleid, an dem Wurz oder Safran ist, das sind also wohlriechende Dinge, und keine Ledersocken tragen, es sei denn, man hat keine Schuhe. Und wenn man keine Schuhe hat, soll man Ledersocken tragen, sie aber so abschneiden, dass sie unter den Fußknöcheln enden. Dieser Hadith erwähnt also hier verschiedene Dinge. Und die haben alle eine Gemeinsamkeit. Ihre Gemeinsamkeit ist, dass all diese erwähnten Sachen auf den Körper zugeschnittene Kleidungen sind. Ja? Ein Hemd, da steckt man, das zieht man an. Ein Hemd zieht man an. Genauso ein Kapuzenmantel. All das würde man Arabischen sagen, Labisa. Labisa ist das Wort für anziehen, einkleiden mit. Und wenn man dieses Wort Labisa im Arabischen verwendet, und das bedeutet, man geht irgendwo hinein. Labisa heißt Dakhala ursprünglich, das heißt, man geht irgendwo hinein. Man geht in ein Hemd hinein, man geht in einen Kapuzenmantel, den steckt, geht man hinein und so weiter. Ein Kleid, Socken genauso, Schuhe genauso. Dann wissen wir, dass es hier um Verbot genau um die Sachen geht, die man anzieht, in die man praktisch hineinsteigt oder die man anzieht. Beim Turban ist es so, weil der Kopf eben für den Mann nicht bedeckt sein darf. Und dazu gehört dann auch erst recht Mütze, eine Mütze und ähnliches. Aus diesem Hadith entnehmen wir, worum es wirklich geht, weil manche Leute denken, es darf nichts Genähtes angezogen werden. Und deswegen suchen sie nach einer Naht, und wenn ein Kleidungsstück eine Naht beinhaltet, dann ziehen sie es nicht mehr an. Darum geht es nicht. Es geht nicht um eine Naht. Das hat der Prophet nie gesagt, sondern er hat geredet hier von Kleidungsstücken, die auf Körperteile zugeschnitten sind. Und deswegen darf auch die Frau im Ihram keinen Niqab tragen und auch keine Handschuhe tragen. Weil das sind auch alles Kleider, die auf diese Körperteile zugeschnitten sind und die sie anzieht quasi. Und deswegen es geht hier nicht um die Naht. Also das war der entscheidende Punkt aus diesem Hadith. Und auch hat der Prophet darauf hingewiesen, dass man sich nicht parfümieren darf im Ihram-Zustand. Das ist auch eins der neun Verbote, die er erwähnt hat. Wenn man nun jetzt sich vorbereitet hat und in den Ihram-Zustand eintritt, macht man das durch zwei Dinge. Einmal durch die Absicht, Und das ist das Entscheidende. Die Absicht ist das Entscheidende. Aber bei der Absicht geht es jetzt darum, nicht, dass man vorhat, eine Hajj zu machen oder Umrah zu machen. Das hast du schon vor, seitdem du von zu Hause losgereist bist. Sondern es geht darum, jetzt die Absicht zu fassen, mit dieser Hajj und Umrah zu beginnen. Letztendlich zu beginnen. Und das bekräftigt man mit einer Aussage, die sogenannte Talbiya, indem man sagt, was man vorhat. Und das ist eines der beiden Fälle, in denen man die Absicht als Mukallaf, als Schuldfähiger ausspricht. Normalerweise die Absicht ist eine Tat des Herzens, aber hier wird die Absicht im Herzen beabsichtigt, aber auch durch die Zunge ausgesprochen. Und zwar, wenn man vorhat, eine Umrah zu machen, sagt man Labbaik Allahumma Umratan. Ja? Und wenn man vorhat, eine Hajj zu vollziehen, Labbaik Allahumma Hajjan. Ja? Und wenn man vorhat, beides, sagt man eben beides. Labbaik Allahumma Umratan wa Hajjan. Wenn man es auf Deutsch sagt, ist auch in Ordnung. Aber das ist, wie man es auf Arabisch sagen würde. Wenn man also gar nichts sagt und einfach nur in den Ihram-Zustand eintritt, für Hajj oder Umrah, ist auch gültig. Ja? Ist auch gültig, aber das ist die vollkommene Version, wie erwähnt. Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass man denkt, dass man in den Ihram eintritt, und um in den Ihram eintreten zu können, dass man das in einer Moschee vollzieht. Oder dass man zwei Rak'a verrichten muss. Das alles ist keine Bedingung, und die Moschee hat überhaupt nichts mit dem Ihram-Zustand, mit der Annahme des Ihram-Zustands zu tun. Was das Gebet angeht, so ist lediglich überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach einem Fardgebet, nach dem Dhuhr-Gebet, den Ihram angelegt hat. Insofern, wenn es ein Gebet ist, das ansteht, ist es Sunnah, dass man danach die Absicht fasst, den Ihram anzunehmen. Aber es gibt kein spezielles Gebet, das er verrichtet hätte, alayhi salatu wassalam, um in den Ihram einzutreten. Sollte jemand krank sein, so empfiehlt es sich, an dieser Stelle eine Bedingung zu stellen. Das heißt, dass er sagt, sinngemäß, O Allah, ich beabsichtige jetzt diese Umrah oder Hajj zu machen, unter einer Bedingung. Und zwar, sollte ich an einer bestimmten Stelle nicht mehr weitermachen können, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen können, dann möchte ich an dieser Stelle den Ihram-Zustand verlassen dürfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman ar-Rahim, akzeptiert diese Bedingung. Und was ist der Nutzen aus der Bedingung? Jemand könnte sagen, wenn ich krank bin kann und nicht weitermachen kann, habe ich eh keine andere Wahl. Der Nutzen ist, dass man dafür dann kein Opfer leisten muss. Denn du hast Allah subhanahu wa ta'ala versprochen, die Hajj zu vollziehen, allerdings unter der Bedingung, dass er dir auch die Kraft und Gesundheit dafür gibt. Trifft dieser Fall ein, dass du nicht gesund bist und deswegen, weil du eben krank bist und du hast Angst eben, dass es vielleicht schlimmer werden könnte. Deswegen stellst du diese Bedingung und dann darfst du an der entsprechenden Stelle bei Hajj oder bei Umrah auch den Ihram-Zustand verlassen. Ohne dass du, wie gesagt, ein Opfer leisten musst und ohne dass du verpflichtet bist, die Hajj oder Umrah im darauffolgenden Jahr noch einmal zu vollziehen. Okay? Es sei denn, du hast noch nie eine Hajj gemacht, dann natürlich musst du die Hajj nochmal vollziehen, logischerweise. Ja? Aber gemeint ist hier, jemand hat schon die Hajj vollzogen und jetzt macht er die Hajj ein zweites Mal oder ein zehntes Mal und aufgrund einer Krankheit kann er die Hajj nicht zu Ende vollziehen. In diesem Moment möchte er sagen, ich möchte hier Stopp machen. Darf er, und er darf nach Hause gehen und er braucht keinen Hajj-Ersatz leisten. Also im darauffolgenden Jahr. Wenn wir schon dabei sind, über den Ihram-Zustand zu sprechen, dann stellt sich die Frage, gibt es nur eine Form der Hajj oder gibt es mehr als eine? Und die Antwort lautet, es gibt mehr als eine. Und deswegen haben wir auch die drei gerade eben erwähnt. Entweder man hat vor, eine Umrah zu machen, oder man hat vor, eine Hajj zu machen, oder man hat vor, eine Umrah und eine Hajj zu machen. Was die Hajj an sich angeht, so gibt es ja drei Formen der Hajj. In Wirklichkeit sind es natürlich keine wirklichen drei Formen im eigentlichen Sinne, sondern wir haben zwei Formen, Entschuldigung, wir haben eigentlich eine wesentliche Form der Hajj, das ist der Ifrat. Das heißt, dass man eine Hajj macht, ohne eine Umrah hinzuzufügen. Die zweite Form, die man als Hajj-Form bezeichnet, ist der Tamattu. Aber Tamattu bedeutet in der Praxis was? Das bedeutet in der Praxis, dass wir eine Umrah vollziehen und danach eine Hajj. Das heißt, im Grunde genommen ist es keine neue Hajj-Form. Ich mache Umrah, wenn ich fertig bin, mache ich danach eine Hajj. Was ist der Unterschied jetzt zwischen diesem Fall und dem Fall davor? Ich habe vorher eine Umrah gemacht. Das heißt, es ist keine wirkliche andere Form. Aber man sollte wissen, was man vorhat, bevor man anreist. Und der dritte Fall ist, dass man eben Hajj und Umrah in einem Durchgang macht. Und fast beides zusammen. Ähnlich wie man ein Gebet verrichtet mit zwei Absichten. Jemand betritt die Moschee und betet, hat vor, Tahiyyat al-Masjid zu beten. Und gleichzeitig auch die Sunna vor dem Wuhr-Gebet zum Beispiel. In diesem Fall hat er ein Gebet verrichtet, aber mit zwei Absichten. Und auch hier, er vollzieht eine Hajj, allerdings mit der Absicht, eine Umrah auch zu vollziehen. Das sind die drei Formen der Hajj. Und die meisten Menschen werden wohl, wenn sie von außerhalb kommen, den Tamattu machen. Allein schon aus Bequemlichkeit. Es hört sich zwar vielleicht schwieriger an, aber es ist aus Bequemlichkeit allein schon. Denn man reist an, rechtzeitig früh, nach Mekka, vollzieht eine Umrah und dann ist man wieder halal und darf machen, was jeder andere Mekka auch macht. Also das heißt, man ist nicht mehr im Ihram-Zustand. Und danach vollzieht man eine Hajj. Das ist viel einfacher, als wenn du, sagen wir mal, 5 Tage vor der Hajj ankommst und nur eine Hajj vorhast zu vollziehen. Dann musst du die ganzen 5 Tage im Ihram bleiben, bis die Hajj anfängt. Und dann bleibst du immer noch im Ihram, bis du mit der Hajj fast schon fertig bist. Insofern ist die Tamattu-Form einfach die angenehmste von allen Formen. Manchmal drängt aber die Zeit, weil man sein Flugzeug verpasst hat oder weil das Auto kaputt gegangen ist oder warum auch immer. Oder weil man krank geworden ist oder weil man eine Frau ihre Regel bekommen hat. Und dann kannst du vorher keine Umrah mehr machen. Dann hast du eben diese Möglichkeit, die Hajj mit einer Umrah zu vereinen. Mit einer Absicht, beides zu vollziehen. Tayyib. Das waren im Groben die drei Formen, wie gesagt, die meisten Menschen außerhalb werden wohl den Tamattu vollziehen oder eben nur den Ifrad und dann machen sie eben nur eine Hajj und sonst nichts. Vielleicht bei der Tamattu-Form ist noch anzumerken, wenn jemand von Deutschland aus anreist und eine Umrah vollzieht, und danach fort eine Hajj zu vollziehen. Zwischendurch ist er ja wieder halal. Richtig? Und während er halal ist, ist er nicht zu einer Hajj verpflichtet. Das heißt, sollte er sich anders überlegen, darf er abreisen und muss keine Hajj vollziehen, weil er ist nicht im Ihram zustimmt. Das ist noch ein zusätzlicher Vorteil für jemanden, der den Tamattu vollzieht. Und auch hat man die Möglichkeit, wenn man das nicht gewusst hat, zum Beispiel reist man an und hat vor, einen Hajj zu vollziehen. Und das ist sehr realistisch. Also viele Leute kennen ja nicht diese verschiedenen Hajj-Formen. Die sagen, ich gehe zu Hajj. Richtig? Das war's. Er kommt an, 2-3 Tage vor der Hajj. Und dann sagt ihm jemand, Achi, was machst du eigentlich für eine Hajj? Sagt er, Ifrat, also nur Hajj. Tayyib, warum machst du nicht eine Umrah? Vorher, du hast noch 3 Tage Zeit, was willst du in 3 Tagen noch machen? Dann sagt er, ja, aber es geht nicht, ich habe keine Tamattu'niyya gehabt, ich habe nur Hajj-Niyya gehabt. Sagt er, nein, brauchst du nicht, das stimmt nicht. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Sahaba auch gesagt, wer von euch kein Opfertier dabei hat, kann, und die meisten werden aus Deutschland wohl keine Opfertiere mitnehmen, ja, wer von euch kein Opfertier dabei hat, der kann jetzt eine Umrah vollziehen und danach später ein Hajj. Das heißt also, man kann auch, wenn man mit der Niyya gekommen ist für eine Hajj, diese Niyya umwandeln vor Arafat, vor dem Arafat-Tag, umwandeln in eine Umrah. Vollzieht eine Umrah, tritt aus dem Ihram aus und dann macht man eine Hajj. Weil der Ihram ist der Ihram, egal ob es für Hajj ist oder für die Umrah, Allahu A'lam. Dann, wenn man in den Ihram mit Zustand eingetreten ist, bleiben wir mal, es spielt jetzt keine Rolle, welchen Fall wir jetzt genau betrachten. Man ist jetzt im Ihram-Zustand, einer Hajj oder einer Umrah. Realistisch gesehen, man landet zum Beispiel in Medina und von Medina aus hat man vor, eine Hajj oder Umrah zu machen. Dann ist man ab Dhul-Hulayfa im Ihram-Zustand. Dann ist es Sunnah, dass man die Talbiya häufig spricht. Was ist mit der Talbiya gemeint? Mit der Talbiya, damit haben wir vorhin gemeint, dass man die Absicht ausspricht, welche Form der Hajj oder Umrah man vorhat. Das heißt, entweder man hat Umrah vor oder Hajj oder beides. Aber jetzt im weiteren Verlauf ist mit der Talbiya gemeint, der folgende Ausdruck, der überliefert ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man sagt, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. O Allah, hier bin ich und folge deinem Ruf. Du hast keinen Partner. Wahrlich, das Lob und die Gnaden gehören dir und das ganze Reich. Du hast keinen Partner. Und dieser Ausdruck des Tawhid wird immer wieder erwähnt und ist nichts anderes als eine Befolgung des Aufrufes Abrahams a.s. Denn Allah sagte zu Ibrahim a.s. und rufe die Menschen zur Hajj auf. Sie werden zu Fuß und auf jedem mageren Kamel aus allen fernen Gegenden zu dir kommen. Und deswegen sagt man, oh Allah, hier bin ich. Labbaik Allahumma, labbaik. Und diese Talbiya, wie gesagt, spricht man aus, mindestens einmal zu sprechen, ist es wajib, da der Prophet sallallahu alaihi wasallam dazu aufgefordert hat und auch aufgefordert worden ist von Jibril alaihi salatu wassalam. Im weiteren Verlauf der Umrah oder Hajj ist es Sunnah, diese Talbiya so häufig wie möglich zu sagen. Und auch ist es Sunnah, dass man als Mann besonders diese Talbiya laut spricht und die Frau dementsprechend leise spricht. Denn im Hadith heißt es, zu mir ist Jibril gekommen und er hat mir angeordnet, dass ich meinen Freunden und denjenigen, die mit uns sind, anordnen soll, unsere Stimmen mit der Talbiya zu erheben. Das gilt, wie gesagt, für die Männer, nicht für die Frauen. Da die Frauen, für die Frauen gibt es mehrere Textbeweise, unter anderem Sarah, dass sie eben ihre Stimmen nicht so laut erheben sollen, dass die Männer sie hören können. Manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, waren der Ansicht, dass man die Talbiya immer sprechen soll, wenn eine neue Situation eintrifft. Das heißt, man besteigt einen Hügel, man besteigt einen Berg, man bewegt sich von einem Ort zum nächsten Ort und so weiter und so fort. Aber richtigerweise gibt es keinen Beweis für diese speziellen Fälle. Sondern es bleibt dabei, dass man die Talbiya so häufig spricht, wie man kann und wie man möchte, sodass man möglichst viel Belohnung bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Wann endet diese Talbiya? Die Talbiya endet je nachdem, was wir machen. Machen wir eine Hajj oder machen wir eine Umrah? Wenn wir mit einer Umrah, wenn wir eine Umrah vollziehen, so ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama, diejenige, die im folgenden Hadith überliefert wird. Ibn Abbas berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit der Talbiya aufhörte, sobald er den Stein berührte. Das heißt also, wenn man Tawaf macht, beginnt man ja am Anfang mit dem Stein. Den Stein zu berühren oder zu küssen oder darauf zu zeigen, je nachdem, was man eben kann. Und dann hat er aufgehört, mit der Talbiya. Und diese Angelegenheit beweist, dass die Talbiya eben nicht nur für die Hajj ist. Dieser Ausdruck, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Viele denken, dass das nur für die Hajj gilt. Ja? Aber es gilt auch für die Umrah. In Bezug auf die Hajj ist die Mehrheit der Ulama rahimahumullah ta'ala der Ansicht, dass man aufhört, wenn man die Mehrheit der Ulama rahimahumullah ta'ala ist der Ansicht, dass man sich an den folgenden Hadith hält, auch wenn er umstritten ist. Und zwar sagte Abdullah ibn Ibn Abbas, nicht umstritten, sondern dieser Hadith lautet von Ibn Abbas, berichtet, dass der Prophet Al-Fadl mit sich reiten ließ. Al-Fadl, radiallahu ta'ala, dieser erzählte, dass er den Propheten die Talbiya so lange sprach, bis er den großen Steinhaufen bewarf. Jambatu al-Aqaba. Und das ist am ersten Eidtag. Am ersten Eidtag, wie wir sehen werden, wirft man diesen Steinhaufen. Und die Mehrheit der Ulama, rahimahullah, erhält sich an diesen Hadith von Ibn Abbas. Und die richtigere Ansicht unter der Mehrheit ist, dass man damit aufhört, sobald man den letzten Wurf gemacht hat. Man bewirft diesen siebenmal und wenn man den letzten Wurf getätigt hat, spricht man dann keine Talbiya mehr. Spricht man keine Talbiya mehr und beendet diese Angelegenheit. Das ist die Angelegenheit mit dem Ihram. Und das ist die Angelegenheit mit der Talbiya. Und da haben wir heute auch die Formen der Hajj und den Miqat behandelt. Und beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, möchten wir uns die Verbote während des Ihram genauer anschauen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.